Abschnitt 9 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Buch, Anschauungen und Überzeugungen der Massen. Drittes Kapitel, die Führer der Massen und ihre Überzeugungsmittel. Die Geistesverfassung der Massen ist uns nunmehr vertraut, und wir kennen nun auch die Kräfte, die auf ihre Seele zu wirken vermögen. Wir haben nun zu untersuchen, wie diese Antriebe anzuwenden und durch wen sie mit Nutzen in Tätigkeit zu setzen sind. Paragraph 1. Die Führer der Massen. Sobald eine gewisse Anzahl lebender Wesen vereinigt sind, einerlei ob eine Herde Tiere oder eine Menschenmenge, stellen sie sich instinktiv unter die Autorität eines Oberhauptes. In den menschlichen Massen ist das wirkliche Oberhaupt oft nur ein Führer, der aber als solcher eine beträchtliche Rolle spielt. Sein Wille ist der Kern, um den sich die Anschauungen bilden und identifizieren. Er bildet das erste Organisationselement heterogener Massen und bereitet ihre sektenmäßige Organisation vor. Einstweilen leitet er sie. Die Masse ist eine folgsame Herde, die nie ohne Herrn zu leben vermag. Sehr oft war der Führer zuerst ein Geführter. Er selbst war von der Idee, deren Apostel er später wurde, hypnotisiert worden. Sie hat ihn so sehr erfüllt, dass neben ihr alles verschwand und dass jede gegensätzliche Anschauung ihm als Irrtum und Aberglaube erscheint. So verhält es sich zum Beispiel mit Robespierre, der von den philosophischen Ideen Rousseaus hypnotisiert, sich zu deren Verbreitung der Mittel der Inquisition bediente. Meist sind die Führer nicht Denker, sondern Männer des Handelns. Sie sind von geringem Scharfblick und können es nicht sein, da der Scharfblick im Allgemeinen zum Zweifel und zur Untätigkeit führt. Sie rekrutieren sich namentlich aus jenen nervösen, erregten, halbverrückten, die an der Grenze des Irrsinns sich befinden. So absurd auch die von ihnen verfochtene Idee oder das von ihnen verfolgte Ziel sein mag, gegen ihre Überzeugung wird alle Logik zunichte. Verachtung und Verfolgung stört sie nicht oder erregt sie nur noch mehr. Persönliches Interesse, Familie, alles wird geopfert. Sogar der Selbsterhaltungstrieb ist bei ihnen ausgeschaltet, so sehr, dass die einzige Belohnung, die sie oft anstreben, das Martyrium ist. Die Stärke ihres Glaubens verleiht ihren Worten eine große suggestive Macht. Die Menge ist stets bereit, demjenigen zuzuhören, der einen starken, imponierenden Willen besitzt. Die zu Massen vereinigten Menschen büßen allen Willen ein und wenden sich instinktiv an den Besitzer eines solchen. An Führern hat es den Völkern nie gefehlt, aber sie müssen alle von jenen starken Überzeugungen beseelt sein, welche den Apostel machen. Oft sind es subtile Rhetoren, die nur ihre Eigeninteressen verfolgen und durch Schmeichelung niederer Instinkte zu überreden suchen. Der von ihnen geübte Einfluss kann sehr groß sein, bleibt aber stets ephemer. Die großen Überzeugten, welche die Massenseele erhoben haben, wie Peter der Einsiedler, Luther, Savonarola, die Revolutionsmänner, faszinierten erst, nachdem sie selbst durch einen Glauben fasziniert wurden. Dann freilich konnten sie in den Seelen jene furchtbare Macht, die der Glauben heißt und den Menschen zum völligen Sklaven seines Traumes macht, erzeugen. Glauben erzeugen, sei es religiöser, politischer oder sozialer Glaube, Glaube an eine Person oder an eine Idee, das ist die besondere Rolle der großen Führer. Und das ist der Grund, warum ihr Einfluss immer beträchtlich ist. Von allen der Menschheit zur Verfügung stehenden Kräften war der Glaube alle Zeit eine der stärksten, und mit Recht schreibt ihm das Evangelium die Macht zu, Berge zu versetzen. Dem Menschen einen Glauben schenken, heißt seine Kraft verzehnfachen. Die großen geschichtlichen Ereignisse werden von obskuren Gläubigen, die nichts für sich als ihren Glauben hatten, ins Leben gerufen. Nicht durch Gelehrte und Philosophen, besonders nicht durch Skeptiker sind die großen Religionen, welche die Welt regiert haben und die riesigen Reiche, die sich von einer Hemisphäre zur anderen erstreckten, geschaffen worden. In Beispielen dieser Art handelt es sich jedoch um große Führer, die selten genug auftreten, dass die Geschichte deren Zahl leicht bestimmen kann. Sie bilden den Gipfel einer ununterbrochenen Reihe, anfangend mit jenen mächtigen führenden Geistern bis zum Arbeiter, der in einer rauchigen Herberge seine Genossen langsam fasziniert, indem er unaufhörlich einige von ihnen nicht verstandene Formeln wiederkäut, deren Anwendung nach ihm die Verwirklichung aller Träume und Hoffnungen sicher herbeiführen soll. In allen sozialen Schichten, den höchsten wie den niedrigsten, fällt der Mensch, sobald er nicht mehr isoliert ist, bald dem Gesetz eines Führers anheim. Die meisten Menschen, besonders die zur Volksmenge gehörenden, haben außer ihrem Berufskreis von nichts eine klare und richtige Vorstellung. Sie sind nicht imstande, sich selbst zu leiten. So dient ihnen der Führer als Leiter. Er kann zur Not, aber nur unzureichend, durch jene periodischen Erscheinungen ersetzt werden, welche für ihre Leser Meinungen fabrizieren und ihnen jene Phrasen darbieten, welche alles Denken ersparen. Die Autorität der Führer ist äußerst despotisch und verdankt nur diesem Despotismus ihre Geltung. Es ist oft bemerkt worden, wie leicht sie sich bei den unruhigsten Arbeiterschichten Gehorsam verschaffen, obzwar sie keinerlei Stütze für ihre Autorität haben. Sie bestimmen die Zahl der Arbeitsstunden, die Lohnhöhe, entscheiden über Streiks, lassen sie zu bestimmten Stunden beginnen und beenden. Heute haben die Führer die Tendenz, in zunehmendem Maße die öffentlichen Gewalten zu ersetzen, umso mehr, als diese sich anfechten und schwächen lassen. Die Tyrannei dieser neuen Herren bewirkt, dass die Massen ihnen viel leichter folgen als irgendwelche Regierung. Verschwindet durch irgendeinen Unfall der Führer, ohne sogleich Ersatz zu finden, so wird die Masse wieder eine zusammenhangslose und widerstandslose Menge. Während eines Streiks der Pariser Omnibusangestellten genügte die Verhaftung der zwei Anführer, die ihn leiteten, um ihm sofort ein Ende zu bereiten. Nicht das Freiheits-, sondern das Dienstbedürfnis ist es, was stets in der Massenseele herrscht. Die Massen haben solchen Durst zu gehorchen, dass sie sich jedem, der sich zu ihrem Herrn ernennt, instinktiv unterordnen. Innerhalb der Führerklasse lässt sich eine ziemlich scharfe Schnittlinie ziehen. Zu der einen gehören die energischen, willensstarken, aber nicht ausdauernden Menschen. Zur anderen, die viel seltener ist als die andere, die Menschen eines starken und langen Willens. Die Ersteren sind heftig, tapfer, kühn. Sie taugen besonders zur Leitung eines Handstreichs, die Massen trotz der Gefahr hinzureißen und die jungen Rekruten in Helden zu verwandeln. So waren zum Beispiel im Ersten Kaiserreich Ney und Murat, so auch zu unserer Zeit Garibaldi, ein talentloser, aber energischer Abenteurer, dem es gelang, mit einer Handvoll Menschen sich des ehemaligen Königreichs Neapel zu bemächtigen, obwohl es von einer disziplinierten Armee verteidigt ward. Die Energie dieser Führer ist zwar gewaltig, aber vorübergehend und überdauert nicht den Reiz, dem sie entsprang. Ist der Held in den Strom des gewöhnlichen Lebens zurückgekehrt, so bekundet er, der früher so feurig war, die erstaunlichste Schwäche. Er scheint unfähig, in den einfachsten Verhältnissen nachzudenken und sich zu benehmen, da er doch vorerst die anderen so gut zu leiten verstand. Es sind Führer, die ihre Funktion nur unter der Bedingung ausüben können, dass sie selbst beständig geführt und angetrieben werden, stets einen Menschen oder eine Idee über sich haben, einer scharf gezogenen Verhaltungslinie folgen. Die zweite Kategorie der Führer, die der Menschen von langem Willen, übt trotz ihrer weniger glänzenden Formen einen erheblicheren Einfluss aus. In ihr finden sich die echten Stifter von Religionen oder großer Werke. Paulus, Mohammed, Kolumbus, Lesseps. Mögen sie intelligent oder beschränkt sein, stets wird die Welt für sie sein. Der Dauerwille, den sie besitzen, ist eine unendlich seltene und mächtige Eigenschaft, vor der sich alles beugt. Man ist nicht immer im Klaren darüber, was ein starker und steter Wille vermag. Nichts widersteht ihm, weder die Natur, noch die Götter, noch die Menschen. Das jüngste Beispiel dafür, was ein starker und stetiger Wille vermag, hat uns der berühmte Mann gegeben, der zwei Welten trennte und den 3000 Jahre hindurch von den größten Herrschern unternommenen Versuch durchführte. Er scheiterte später an einem gleichartigen Unternehmen, aber er war damals schon alt und im Alter erlischt alles, auch der Wille. Will man da tun, was der bloße Wille vermag, so braucht man nur die Geschichte der Schwierigkeiten, die bei der Grabung des Suezkanals zu überwinden waren, mit allen Details zu erzählen. Ein Augenzeuge, Dr. Casales, hat in einigen ergreifenden Zeilen die Ausführung diesen Riesenwerkes, wie dessen unsterblicher Urheber sie darlegte, zusammengefasst. Zitat: Er erzählte Tag für Tag, in Episoden, die Epopöe des Kanals. Er erzählte alles, was er zu überwinden hatte, alles Unmögliche, das er möglich gemacht, alle Widerstände, die Koalitionen gegen ihn, die Bitterkeiten, Unfälle, Schlappen, die ihn nicht zu entmutigen und zu lähmen vermochten. Er gedachte Englands, das ihn unaufhörlich bekämpfte und angriff, Ägyptens und Frankreichs, welche zögerten, des französischen Konsuls, der sich mehr als die anderen seinen Arbeiten widersetzte, und wie man ihm sich entgegenstellte, indem man den Arbeitern das Trinkwasser verweigerte, ferner des Marineministeriums und der Ingenieure, alles ernste, erfahrene, wissenschaftlich gebildete Menschen, alle naturgemäß feindselig und alle wissenschaftlich von dem fehlschlagen, dass sie berechneten und in Aussicht stellten, wie man eine Sonnenfinsternis für einen bestimmten Tag und eine bestimmte Stunde voraussagt, überzeugt. Zitat Ende. Das Buch, welches das Leben aller dieser großen Führer schildern würde, würde nicht viele Namen enthalten, aber diese Namen standen an der Spitze der wichtigsten Kultur- und Geschichtsereignisse. Paragraph 2. Die Wirkungsmittel der Führer: Behauptung, Wiederholung, Ansteckung. Handelt es sich darum, eine Masse für den Augenblick hinzureißen und sie zu bestimmen, irgendeine Tat zu begehen, etwa einen Palast zu plündern, sich zur Verteidigung eines befestigten Platzes oder einer Barrikade töten zu lassen, so muss man mittels rascher Suggestionen auf sie wirken, deren kräftigste das Beispiel ist. Dazu gehört aber, dass die Masse schon durch gewisse Umstände vorbereitet ist und besonders, dass derjenige, der sie fortreißen will, die Eigenschaft besitzt, die ich weiter unten unter dem Namen des Prestige untersuchen werde. Handelt es sich jedoch um das Einflößen von Ideen und Glaubenssätzen in die Massenseelen, zum Beispiel der modernen sozialen Lehren, so gehen die Führer anders vor. Sie bedienen sich hauptsächlich dreier sehr bestimmter Verfahrensweisen: der Behauptung, der Wiederholung und der Ansteckung. Die Wirkung derselben ist eine sehr langsame, aber ihre Folgen sind dafür sehr dauerhaft. Die reine, einfache, aller Vernünftelei und allen Beweises bare Behauptung ist eines der sichersten Mittel, um der Massenseele eine Idee einzuflößen. Je bestimmter eine Behauptung, je freier sie von allem Scheine von Beweisen und Demonstrationen ist, desto autoritativer ist sie. Die religiösen Schriften und die Gesetzbücher aller Zeiten haben sich stets einfacher Behauptungen bedient. Die Staatsmänner, die zur Verteidigung einer politischen Angelegenheit berufen werden, die Industriellen, die ihre Produkte durch Annoncen verbreiten, kennen den Wert der Behauptung. Die Behauptung hat aber nur dann wirklichen Einfluss, wenn sie ständig wiederholt wird, und zwar möglichst mit denselben Worten. Ich glaube, es war Napoleon, der gesagt hat, es gebe nur eine ernsthafte rhetorische Figur, die Wiederholung. Durch diese befestigt sich das Wiederholte so sehr in den Köpfen, dass es schließlich als eine bewiesene Wahrheit angenommen wird. Man versteht den Einfluss der Wiederholung auf die Massen wohl, wenn man sieht, welche Macht sie über die aufgeklärtesten Geister hat. Diese Macht kommt daher, weil das Wiederholte sich schließlich in den tiefen Regionen des Unbewussten einlagert, wo die Motive unserer Handlungen ihr Spiel treiben. Nach einiger Zeit wissen wir nicht mehr, wer der Urheber der wiederholten Behauptung ist, und schließlich glauben wir daran. Daher die erstaunliche Kraft der Annonce. Haben wir 100.000 Mal gelesen, die beste Schokolade ist die Schokolade X, so bilden wir uns ein, wir hätten es von vielen Seiten gehört und sind dessen schließlich gewiss. Haben wir 1.000 Mal gelesen, das Y-Pulver hat die bedeutendsten Persönlichkeiten von den hartnäckigsten Krankheiten geheilt, so fühlen wir uns endlich, wenn wir selbst an einem derartigen Übel erkranken, versucht es zu probieren. Lesen wir täglich in derselben Zeitung, A sei ein ausgemachter Schuft und B ein Ehrenmann, so glauben wir es schließlich, wenigstens, wenn wir nicht ein Blatt anderer Richtung lesen, wo die Qualifikationen entgegengesetzt sind. Die Behauptung und die Wiederholung allein sind mächtig genug, um einander bekämpfen zu können. Bei genügender Wiederholung einer Behauptung und Einmütigkeit der Wiederholung, wie das ja bei gewissen bekannten finanziellen Unternehmungen der Fall war, die reich genug waren, alle mit Bewerbung zu kaufen, bildet sich das, was man eine geistige Strömung nennt, und der mächtige Mechanismus der Ansteckung tritt ins Spiel. Bei den Massen haben die Ideen, Gefühle, Affekte, Glaubenssätze eine so starke Ansteckungskraft wie die der Mikroben. Es ist das ein durchaus natürliches Phänomen, welches man schon bei den in Massen vereinigten Tieren bemerkt. Das Zucken eines Pferdes im Stalle wird bald von den anderen Pferden desselben Stalles nachgeahmt. Eine Panik, eine wirre Bewegung einiger Schafe greift bald auf die ganze Herde über. Bei den in Massen vereinigten Menschen werden alle Affekte sehr rasch ansteckend, wodurch sich die Plötzlichkeit von Paniken erklärt. Gehirnstörungen wie der Wahnsinn sind ebenfalls ansteckend. Es ist bekannt, wie häufig der Irrsinn bei den Psychiatern auftritt. In jüngster Zeit wurde auch von Irrsinnsformen, zum Beispiel der Platzangst, berichtet, welche den Tieren vom Menschen mitgeteilt werden. Die Ansteckung erfordert nicht die gleichzeitige Anwesenheit von Individuen auf demselben Orte. Sie kann auch in der Distanz erfolgen, unter dem Einfluss gewisser Ereignisse, durch die alle Geister nach derselben Richtung orientiert werden und die Sondermerkmale der Masse erhalten, besonders wenn die Geister durch die von mir erwähnten entfernten Faktoren vorbereitet sind. So hat sich zum Beispiel der von Paris ausgegangene Revolutionsausbruch von 1848 in jäher Weise auf einen großen Teil Europas erstreckt und verschiedene Monarchien erschüttert. Die Nachahmung, der man so großen Einfluss auf die sozialen Phänomene zugeschrieben hat, ist in Wahrheit nur die einfache Wirkung der Ansteckung. Da ich deren Einfluss anderwärts gezeigt habe, so beschränke ich mich auf die Wiederholung dessen, was ich vor mehr als 20 Jahren sagte und was seitdem von anderen Autoren in neuen Schriften ausgeführt wurde. Zitat: Gleich den Tieren ist der Mensch von Natur ein nachahmendes Geschöpf. Die Nachahmung ist für ihn Bedürfnis, nämlich dann, wenn dieselbe ganz leicht ist. Dieses Bedürfnis ist es, was die Macht dessen, was wir Mode heißen, bewirkt. Handle es sich nun um Meinungen, Ideen, literarische Äußerungen oder einfach um Kleider. Wie viele wagen es, sich ihrer Herrschaft zu entziehen? Nicht mit Argumenten, sondern mit Vorbildern leitet man die Massen. Es gibt in jeder Epoche eine kleine Anzahl von Individualitäten, welche ihre Handlungsweise aufzwängen, die die Masse unbewusst nachahmt. Aber diese Individualitäten dürfen sich nicht allzu weit von den überkommenen Ideen entfernen. Die Nachahmung derselben wäre dann zu schwer und ihr Einfluss wäre null. Eben aus diesem Grunde haben die ihrer Zeit zu sehr überlegenen Menschen keinerlei Einfluss auf sie. Der Abstand ist zu groß. Aus demselben Grunde haben die Europäer, trotz aller Vorteile ihrer Kultur, einen so unbedeutenden Einfluss auf die Völker des Orients, von denen sie zu sehr abweichen. Zitat Ende. Zitat: Die vereinte Wirksamkeit der Vergangenheit und der gegenseitigen Nachahmung macht alle Menschen desselben Landes und desselben Zeitalters schließlich so sehr ähnlich, dass selbst bei jenen, die dem am meisten sich doch entziehen sollten, bei Philosophen, Gelehrten, Literaten, Gedanke und Stil eine Familienähnlichkeit besitzen, durch die man sofort die Zeit, der sie angehören, erkennt. Man braucht nicht lange mit jemandem zu reden, um seine Lektüre, seine regelmäßige Beschäftigung und das Milieu, in dem er lebt, genau zu erkennen. Zitat Ende. Fußnote: Der Mensch und die Gesellschaften, 1881, 216. Ende der Fußnote. So mächtig ist die Ansteckung, dass sie den Individuen nicht bloß bestimmte Anschauungen, sondern auch bestimmte Gefühlsweisen aufzwingt. Die Ansteckung ist der Grund, warum ein Zeitalter gewisse Werke, zum Beispiel den Tannhäuser, missachtete, die einige Jahre später von eben ihren Verächtern bewundert werden. Namentlich vermittels des Mechanismus der Ansteckung, niemals mittels der Vernunft, verbreiten sich die Anschauungen und Glaubensinhalte der Massen. Im Wirtshause befestigen sich durch Behauptung, Wiederholung und Ansteckung die heutigen Begriffe der Arbeiter. Und der Glaube der Massen aller Zeiten ist nicht anders gezeitigt worden. Treffend vergleicht Renan die Begründer des Christentums mit, Zitat, den sozialistischen Arbeitern, welche ihre Ideen im Wirtshause verbreiten, Zitat Ende. Und schon Voltaire hat betreffs der christlichen Religion bemerkt, Zitat, mehr als 100 Jahre lang habe ihr nur der niedrigste Pöbel angehangen, Zitat Ende. Man wird bemerken, dass in Beispielen, wie ich sie anführte, die Ansteckung nach ihrer Geltendmachung in den Volksschichten zu den oberen Gesellschaftsschichten vordringt. Wir sehen dies gegenwärtig an deren sozialistischen Lehren, welche jetzt auch jene ergreifen, die doch bestimmt sind, deren erste Opfer zu werden. So kräftig ist der Mechanismus der Ansteckung, dass vor ihm selbst das Eigeninteresse schwindet. Daher zwingt sich jede populär gewordene Anschauung schließlich immer mit großer Gewalt den höchsten sozialen Schichten auf, so sichtlich auch die Unsinnigkeit der sieghaften Anschauung sein mag. Dies bedeutet eine Reaktion der niedrigeren sozialen Schichten gegen die oberen, die umso merkwürdiger ist, als die Anschauungen der Massen stets aus einer höheren Idee entspringen, die in ihrer Geburtsstätte oft einflusslos gewesen war. Die von dieser höheren Idee begeisterten Führer bemächtigten sich ihrer, entstellten sie und begründeten eine Sekte, die sie aufs Neue entstellt und sie sodann im Schoße der sie immer weiter entstellenden Massen verbreitet. Einmal eine populäre Wahrheit geworden, geht sie auf irgendeine Weise zu ihrer Quelle zurück und wirkt dann auf die oberen Volksschichten. Zuletzt ist es die Intelligenz, was die Welt leitet, aber sie leitet sie wahrlich von Weitem. Lange sind schon die Philosophen, welchen die Ideen ihren Ursprung verdanken, Staub geworden, wenn vermittels des beschriebenen Mechanismus ihr Gedanke schließlich triumphiert. Paragraph 3. Das Prestige. Was besonders dazu beiträgt, den durch Behauptung, Wiederholung und Ansteckung verbreiteten Ideen eine sehr große Macht zu verleihen, ist dies, dass sie zuletzt jene geheimnisvolle Gewalt erlangen, die das Prestige heißt. Alles, was in der Welt geherrscht hat, Ideen oder Menschen, hat sich hauptsächlich durch diese unwiderstehliche Kraft, die das Wort Prestige bezeichnet, durchgesetzt. Es ist ein Ausdruck, dessen Sinn wir erfassen, die man aber in zu mannigfacher Weise angewendet, als dass er sich leicht definieren ließe. Das Prestige verträgt gewisse Gefühle wie Bewunderung oder Furcht. Es beruht sogar oft auf ihnen, kann aber sehr wohl ohne sie bestehen. Am meisten Prestige haben die Toten, also Wesen, die wir nicht fürchten, wie Alexander, Cäsar, Mohammed, Buddha. Andererseits gibt es Wesen oder Fiktionen, die wir nicht bewundern, zum Beispiel die grässlichen Gottheiten der unterirdischen Tempel Indiens, die uns aber mit einem großen Prestige erscheinen. Das Prestige ist in Wahrheit eine Art Herrschaft, die ein Individuum, ein Werk oder eine Idee über uns übt. Sie lähmt all unsere Fähigkeit der Kritik und erfüllt unsere Seele mit Staunen und Achtung. Wie alle Gefühle ist auch das hier Auftretende unbeschreibbar. Es dürfte aber derselben Art sein, wie die Faszination bei einem Hypnotisierten. Das Prestige ist die mächtigste Quelle aller Herrschaft. Ohne sie hätten die Götter, die Könige, die Frauen niemals herrschen können. Die verschiedenen Arten des Prestige lassen sich auf zwei Grundformen zurückführen. Das erworbene und das persönliche Prestige. Das erstere ist jenes, das Name, Reichtum, Ansehen verleihen. Es kann vom persönlichen Prestige unabhängig sein. Das Letztere ist im Gegenteil etwas Individuelles, was mit Ansehen, Ruhm, Reichtum zusammen bestehen oder durch sie verstärkt werden, aber auch sehr wohl ohne sie bestehen kann. Das erworbene oder künstliche Prestige ist bei weitem am verbreitetsten. Die bloße Tatsache, dass jemand eine gewisse Stellung einnimmt, ein gewisses Vermögen besitzt, gewisse Titel führt, verleiht ihm ein Prestige, so gering auch dessen persönlicher Wert sein mag. Ein Soldat in Uniform, ein Beamter in der roten Robe haben immer ein Prestige. Pascal hat die Notwendigkeit von Talar und Perücke für die Richter treffend bemerkt. Ohne sie würden sie 3/4 ihrer Autorität einbüßen. Der grimmigste Sozialist wird stets durch den Anblick eines Fürsten oder Marquis bewegt und man braucht nur einen solchen Titel anzunehmen, um einen Kaufmann beliebig zu begaunern. Fußnote: Man findet diesen Einfluss der Titel, Ordensbänder, Uniformen auf die Massen in allen Ländern, selbst dort, wo das Gefühl persönlicher Unabhängigkeit die stärkste Entfaltung zeigt. Um dies zu beleuchten, zitiere ich hier eine interessante Stelle aus dem neuen Buche eines Reisenden, welche von dem Prestige gewisser Persönlichkeiten in England handelt. Zitat: Bei verschiedenen Begegnungen hatte ich noch nicht den besonderen Rausch bemerkt, in den die vernünftigsten Engländer durch den Anblick eines englischen Peers versetzt werden. Zitat Ende. Zitat: Vorausgesetzt, dass der von ihm gemachte Aufwand seinem Range entspricht, lieben sie ihn von vornherein und ertragen von ihm, wenn er anwesend ist, alles mit Entzücken. Man sieht sie bei seiner Annäherung vor Vergnügen erröten, und wenn er mit ihnen spricht, so erhöht die Freude, die sie empfinden, diese Röte und verleiht ihren Augen einen ungewöhnlichen Glanz. Sie haben, könnte man sagen, den Lord im Blute, wie die Spanier den Tanz, der Deutsche die Musik und der Franzose die Revolution. Ihre Leidenschaft für die Pferde und für Shakespeare ist weniger heftig, die Befriedigung und der Stolz darüber weniger tief. Das Peersbuch hat einen großen Absatz und man findet es, wie die Bibel, überall in den Händen aller. Zitat Ende. Ende der Fußnote. Das Prestige, von dem ich eben sprach, ist das von den Personen ausgeübte. Man kann ihnen das Prestige zur Seite stellen, welches Anschauungen, literarische oder Kunstwerke usw. ausüben. Es beruht oft nur auf akkumulierter Wiederholung. Da die Geschichte, besonders die Literatur- und Kunstgeschichte, nur die Wiederholung derselben Urteile, die niemand zu kontrollieren versucht, ist, so wiederholt schließlich jeder das in der Schule Gelernte, und es gibt Namen und Dinge, an die niemand zu rühren wagt. Für einen modernen Leser sind die homerischen eben unleugbar sehr langweilig. Wer traut sich aber, es zuzugestehen? Das Parthenon ist in seinem gegenwärtigen Zustand eine uninteressante Ruine, aber es besitzt ein solches Prestige, dass man es nur mit seinem ganzen Umkreise historischer Erinnerungen ansieht. Es ist die Eigentümlichkeit des Prestige, dass es verhindert, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und alle unsere Urteile zu paralysieren. Die Massen haben stets, dem Individuen sehr oft, das Bedürfnis völlig fertiger Anschauungen betreffs jeden Gegenstandes. Der Erfolg dieser Anschauungen ist unabhängig von dem Wahrheits- oder dem Irrtumsbestandteil, den sie enthalten. Er hängt einzig und allein von deren Prestige ab. Ich komme nun zu dem persönlichen Prestige. Es hat eine ganz andere Beschaffenheit als das künstliche oder erworbene Prestige, mit dem wir es zu tun hatten. Es ist eine von allen Titel aller Autorität unabhängige Eigenschaft, die nur wenige Personen besitzen, vermöge deren sie einen wahrhaft magnetischen Zauber auf ihre Umgebung auszuüben vermögen, auch wenn dieselbe aus sozial Gleichgestellten besteht, die sich von ihnen in keiner Weise beherrschen lassen. Sie flößen ihnen ihre Gedanken und Gefühle ein, und man gehorcht ihnen, wie das wilde Tier dem Bändiger gehorcht, den es doch so leicht verschlingen könnte. Die großen Führer der Massen, wie Buddha, Jesus, Mohammed, Jeanne d'Arc, Napoleon, haben diese Art des Prestige in hohem Maße besessen und haben sich besonders durch dieses zur Geltung gebracht. Götter, Heroen und Dogmen setzen sich durch, ohne Gegenstand der Diskussion zu sein. Sobald sie dies werden, büßen sie ihre Macht ein. Die von mir angeführten großen Persönlichkeiten besaßen ihre Faszinationsgewalt schon, ehe sie berühmt waren, und wären ohne sie nicht berühmt geworden. Es ist zum Beispiel klar, dass Napoleon auf dem Gipfel seiner Macht schon durch seine bloße Macht ein ungeheures Prestige besaß. Aber es eignete ihm schon zum Teile in der Zeit, da er noch keinerlei Gewalt hatte und völlig unbekannt war, als er, ein unbekannter General, durch Protektion zum Befehlshaber der italienischen Armee ernannt worden war, geriet er in die Mitte ihm unfreundlicher Generäle, die sich anschickten, dem ihnen vom Direktorium aufgeladenen jungen Eindringling einen abstoßenden Empfang zu bereiten. aber von der ersten Minute, von der ersten Begegnung an, ohne dass es Phrasen, Gesten, Drohungen bedurfte, beim ersten Anblick des künftigen großen Mannes waren sie zahm. Tain gibt uns nach zeitgenössischen Memoiren einen interessanten Bericht über diese Zusammenkunft. Zitat: Die Divisionäre, unter anderem Augereau, ein tapferer und grober Haudegen, der auf seine hohe Statur und Tapferkeit stolz war, kommen ins Hauptlager, voreingenommen gegen den kleinen Emporkömmling, den man ihnen aus Paris sendet. Durch die von seiner Person gelieferten Schilderung ist Augereau in feindseliger Stimmung und im Vornherein widerspenstig. Ein Günstling Barin, ein General vom Vendemier, ein Straßengeneral, den man wie einen Bären betrachtet, weil er stets allein nachdenkt, ein kleines Gesicht, einen Ruf als Mathematiker und Träumer. Sie werden eingelassen. Bonaparte lässt auf sich warten. Endlich erscheint er, den Degen umgeschnallt. Er bedeckt sein Haupt, setzt seine Dispositionen auseinander, gibt ihnen seine Ordres und verabschiedet sie. Augereau ist stumm geblieben. Erst draußen fasst er sich und findet seine gewöhnlichen Flüche wieder. Er kommt mit Massena darüber überein, dieser kleine Teufelskerl von General habe ihm Furcht eingeflößt. Er kann die Gewalt nicht verstehen, durch die er sich auf den ersten Blick zerschmettert fühlte. Zitat Ende. Nachdem er ein großer Mann geworden, nimmt sein Prestige den höchsten Glanz an und wird dem einer Gottheit für ihre Verehrer mindestens gleich. General Vandamme, ein revolutionärer, brutalerer und energischerer Haudegen als Enguerrand, sagte zum Marschall de Ornano, als sie im Jahre 815 zusammen die Tuilerientreppe hinaufstiegen, Zitat: Mein Lieber, dieser Teufelskerl fasziniert mich in einer Weise, die ich nicht begreife. Das geht so weit, dass ich, der ich weder Gott noch Teufel fürchte, wenn ich mich ihm nähere, fast wie ein Kind zu zittern beginne, und er würde mich durch ein Nadelöhr ins Feuer gehen lassen. Zitat Ende. Den gleichen Zauber übte Napoleon auf alle, die sich ihm näherten, aus. Fußnote: Seines Prestiges, durchaus bewusst, wusste Napoleon, dass er es noch vermehrte, indem er die großen Persönlichkeiten seiner Umgebung, zu denen mehrere jener berühmten Konventsmitglieder, die Europa so sehr gefürchtet hatte, zählten, noch etwas schlechter als Stallknechte behandelte. Die zeitgenössischen Berichte sind voll von diesbezüglichen bedeutsamen Begebenheiten. Eines Tages fuhr im Staatsrate Napoleon Bugnot, den er wie einen ungeschickten Diener behandelt, grob an. Zitat: Nun, großer Dummkopf, haben Sie Ihren Kopf wiedergefunden? Zitat Ende. Darauf beugt sich der wie ein Regimentstambour gewachsene Bugnot tief, und der Kleine nimmt den großen Mann beim Ohr, wie Bugnot schreibt, Zitat: Ein Zeichen berauschender Gunst, eine trauliche Gebärde des leutselig redenden Herrn. Zitat Ende. Solche Beispiele geben einen klaren Begriff von dem Grade niedriger Plattheit, den ein Prestige hervorrufen kann. Sie machen die ungeheure Verachtung des großen Despoten gegenüber den Menschen seiner Umgebung, die er als bloßes Kanonenfutter behandelte, begreiflich. Ende der Fußnote. Davos sagte, als er von seiner und Marets Ergebenheit sprach, Zitat: Wenn der Kaiser uns beiden sagte, die Interessen meiner Politik erfordern die Zerstörung von Paris, ohne dass es jemand erfährt und die Stadt verlässt, so würde, dessen bin ich sicher, Marais das Geheimnis wahren. Immerhin würde er es so weit verletzen, dass er seine Familie zum Verlassen der Stadt brächte. Ich aber würde, aus Furcht, es zu verraten, Weib und Kinder darin lassen. Zitat Ende. An diese erstaunliche Macht der Faszination muss man denken, wenn man jene wunderbare Rückkehr von der Insel Elba, jene schnelle Eroberung Frankreichs durch einen isolierten Mann, der alle organisierten Kräfte eines Landes gegen sich hatte, das man für seine Tyrannei müde hätte halten können, begreifen. Er brauchte die zu seiner Ergreifung ausgesandten Generale, die geschworen hatten, ihn zu ergreifen, nur anzublicken. Alle unterwarfen sich ihm ohne Bedenken. Napoleon, schreibt General Worsley, Zitat, landet fast allein in Frankreich, als ein Flüchtling der kleinen Insel Elba, die sein Reich bildete, und bringt es zu Wege, in wenigen Wochen ohne Blutvergießen die gesamte Machtorganisation des von seinem legitimen König beherrschten Frankreich umzustoßen. Hat die persönliche Gewalt eines Menschen sich je wunderbarer bekundet? Wie erstaunlich aber ist die Gewalt, die er von Anfang bis zum Ende dieser seiner letzten Kampagne auch auf die Alliierten, die er seiner Initiative zu folgen zwang, ausübte. Und wie viel hat gefehlt, so hätte er sie zerschmettert. Sein Prestige überlebte ihn und wuchs noch mehr. Es machte aus einem unbekannten Neffen einen Kaiser. Angesichts der heutigen Erneuerung seiner Legende sieht man, wie mächtig dieser große Schatten noch ist. Misshandelt die Menschen, so viel ihr wollt. Schlachtet sie millionenweise ab. Macht eine Invasion nach der anderen. Alles ist euch gestattet, wenn ihr ein genügendes Maß von Prestige und das zu dessen Aufrechterhaltung nötige Talent besitzt. Ich habe hier sicherlich ein ganz exzeptionelles Beispiel des Prestige herangezogen, das aber nützlich war, um die Genesis der großen Religionen, Lehren und Reiche verständlich zu machen. Diese Genesis ist ohne die Macht des Prestige über die Massen unverständlich. Aber das Prestige gründet sich nicht bloß auf das persönliche Ansehen, den militärischen Ruhm und die religiöse Furcht. Es kann einen bescheidenen Ursprung haben und doch noch beträchtlich sein. Unser eigenes Jahrhundert kann uns dafür mehrere Beispiele liefern. Ein sehr prägnantes Beispiel, woran die Nachwelt in verschiedenen Zeiten erinnert wird, gibt die Geschichte des berühmten Mannes, der das Antlitz der Erde und die Handelsbeziehungen der Völker änderte, indem er zwei Erdteile voneinander schied. Sein Unternehmen gelang ihm dank seinem ungeheuren Willen, aber auch dank dem Zauber, den er auf seine ganze Umgebung ausübte. Um die einmütige Gegnerschaft, die er vorfand, zu besiegen, brauchte er nur sich zu zeigen. Er sprach eine Weile und die Gegner wurden durch den von ihm ausgehenden Reiz zu Anhängern. Die Engländer bekämpften sein Projekt besonders wütend. Er brauchte nur in England zu erscheinen, um alle Stimmen für sich zu gewinnen. Als er in der Folge durch Southampton kam, läuteten die Glocken auf seinem Wege. Und heute befasst sich England damit, ihm ein Denkmal zu errichten. Nachdem er alles, Menschen und Dinge, besiegt, glaubte er nicht mehr an Hindernisse und wollte Suez in Panama erneuern. Aber er war alt geworden und außerdem versetzt der Berge versetzende Glaube diese nur dann, wenn sie nicht zu hoch sind. Die Berge widerstanden. Und die folgende Katastrophe zerstörte die blendende Ruhmesgloriole, die den Helden umgab. Sein Leben lehrt, wie das Prestige wachsen und vergehen kann. Nachdem er den größten Helden der Geschichte an Ruhm gleichgekommen, ward er von der Obrigkeit seines Landes auf das Niveau des gemeinsten Verbrechers hinabgedrückt. Nach seinem Tode ward sein Sarg allein durch die gleichgültigen Massen hindurchgetragen. Bloß die Herrscher des Auslandes zollten seinem Andenken Ehren als einem der größten Männer, den die Geschichte je gekannt. Fußnote: Ein ausländisches Blatt, die Wiener Neue Freie Presse, hat gelegentlich des Schicksals Lesseps sehr scharfsinnige psychologische Bemerkungen gemacht, die ich hier anführe. Zitat: Nach der Verurteilung Ferdinand von Lesseps hat man kein Recht mehr, sich über das traurige Ende von Christoph Kolumbus zu verwundern. Ist Lesseps ein Gauner, dann ist jede edle Illusion ein Verbrechen. Das Altertum hätte das Andenken Lesseps mit einer Ruhmesaureole begrenzt und hätte ihn im Olymp den Nektarbecher leeren lassen. Denn er hat das Antlitz der Erde verändert und Werke ausgeführt, die die Schöpfung vervollkommnen. Durch die Verurteilung Lesseps hat sich der Präsident des Appellationsgerichtshofes unsterblich gemacht. Denn stets werden die Völker den Namen des Mannes verlangen, der nicht fürchtete, sein Jahrhundert zu erniedrigen, einen Greis mit der Sträflingsjacke zu bekleiden, dessen Leben der Ruhm seiner Zeitgenossen war. Zitat Ende. Zitat: Man rede uns hinfort nicht von unbeugsamer Gerechtigkeit, dort, wo der bürokratische Hass gegen alle kühnen großen Unternehmungen herrscht. Die Völker bedürfen der wagemutigen Männer, die an sich selbst glauben und ohne Rücksicht auf ihr eigenes Ich alle Hindernisse bewältigen. Das Genie kann nicht vorsichtig sein. Mit Vorsicht könnte es dem Kreis menschlicher Betätigung niemals erweitern. Zitat Ende. Zitat: Ferdinand von Lesseps hat den Rausch des Triumphs und die Bitterkeit der Enttäuschungen gekannt, Suez und Panama. Hier empört sich das Gemüt wieder die Erfolgsmoral. Als es von Lesseps gelang, zwei Meere zu verbinden, da erwiesen ihm Fürsten und Völker Ehre. Heute, der an den Felsen der Kordilleren Schiffbruch erleidet, ist er ein gemeiner Gauner. Das ist ein Krieg der Gesellschaftsklassen, eine Unzufriedenheit der Bürokraten und Beamten, die sich mittels des Strafgesetzbuches an jenen rächen, die sich über die anderen erheben möchten. Die modernen Gesetzgeber sind in Verlegenheit angesichts dieser gewaltigen Ideen des Menschengeistes. Das Publikum versteht davon noch weniger und es fällt einem Generalanwalt leicht, zu beweisen, dass Stanley ein Mörder und Lesseps ein Betrüger sei. Zitat Ende. Ende der Fußnote. Aber die verschiedenen bisher zitierten Beispiele stellen extreme Formen dar. Zur detaillierten Begründung der Psychologie des Prestige müssten sie an das Ende einer Reihe gestellt werden, die von den Religions- und Reichsstiftern bis zu den Spießbürgern reicht, welche ihre Nachbarn durch ein neues Kleid oder eine Dekoration zu imponieren suchen. Zwischen die entferntesten Glieder dieser Reihe hätte man alle Arten des Prestige auf den verschiedenen Kulturgebieten, Wissenschaft, Kunst, Literatur und so weiter zu stellen, und man würde dann sehen, dass es das Grundelement der Überzeugung bildet. Bewusst oder unbewusst wird das mit dem Prestige behaftete Wesen, Mensch, Idee oder Gegenstand, durch Ansteckung nachgeahmt, und es flößt einer ganzen Generation Gefühlsweisen und Arten des Gedankenausdrucks ein. Meist ist die Nachahmung unbewusst, und das gerade macht sie vollkommen. Die modernen Maler, welche die blassen Farben und starren Haltungen gewisser Primitive erneuern, haben keine Ahnung von der Quelle ihrer Inspiration. Sie glauben so sehr an ihre Ursprünglichkeit, dass, wenn nicht ein hervorragender Meister diese Kunstform erneuert hätte, man an ihr nur die naiven und untergeordneten Seiten weiter bemerkt hätte. Jene, welche nach dem Muster eines berühmten Meisters ihre Leinwand mit violetten Schatten bedecken, sehen in der Natur nicht mehr violett, als man es vor 50 Jahren sah. Sie sind aber durch persönlichen, besonderen Eindruck eines Malers suggestioniert, der trotz dieser Schrulle ein großes Prestige zu erlangen wusste. Auf allen Kulturgebieten lassen sich derartige Beispiele leicht anführen. Aus dem Vorstehenden ist zu ersehen, dass an der Entstehung des Prestige zahlreiche Faktoren beteiligt sein können. Einer der bedeutendsten von ihnen war alle Zeit der Erfolg. Jeder Mensch, der Erfolg hat, jede Idee, die zur Geltung kommt, wird schon dadurch anerkannt. Der Beweis, dass der Erfolg eine der wesentlichsten Grundlagen des Prestige ist, wird dadurch geliefert, dass das Letztere fast stets mit dem Ersteren schwindet. Der von der Masse am Vorabend umjubelte Held wird, wenn er Unglück gehabt hat, am anderen Morgen von ihr verhöhnt. Je größer das Prestige war, desto lebhafter die Reaktion. Die Masse betrachtet dann den gefallenen Helden als ihresgleichen und rächt sich dafür, dass sie sich vor der ihm nun nicht mehr zuerkannten Überlegenheit gebeugt hat. Als Robespierre seinen Kollegen und einer großen Zahl seiner Zeitgenossen den Hals abschneiden ließ, besaß er ein riesiges Prestige. Als aber eine Verschiebung weniger Stimmen ihn seiner Macht beraubte, verlor er dieses Prestige sogleich, und die Masse folgte ihm zur Guillotine mit ebenso vielen Verwünschungen als den Tag vorher seinen Opfern. Stets zertrümmern die Gläubigen die Statuen ihrer ehemaligen Götter mit Wut. Das durch Misserfolg geschwundene Prestige ist je dahin. Es kann sich auch, aber langsamer, durch Bestreitung abnützen und das sicher. Das bestrittene Prestige ist kein Prestige mehr. Die Götter und Menschen, die ihr Prestige lange zu bewahren wussten, haben eine Erörterung nie geduldet. Wer von den Massen bewundert sein will, muss sich stets in Distanz halten. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im November 2024.